Noch verblüffender, die Verbreitung von Keimen sagt auch die weltweite Variation im Sexualverhalten von Menschen voraus. In einer Studie mit 15.000 Menschen aus knapp 50 Ländern mussten die Versuchspersonen Fragen zu ihren sexuellen Präferenzen beantworten, etwa mit wie vielen Partnern sie schon Sex hatten, ob sie Erfahrung mit Gruppensex haben und wie oft Fremde in ihren Fantasien auftauchen. Anhand der Antworten ergab sich für die Personen dann ein eher monogames oder ein eher polygames Sexualprofil. Während die Paarungswünsche der Männer weltweit tendenziell auf einen polygamen Lebensstil hinauslaufen, ist bei Frauen entscheidend, wie hoch die allgemeine Infektionsgefahr und wie gut die Gesundheitsversorgung in ihrem Land ist. Je geringer die Gefahr, desto polygamer ist ihr Lebensstil. Laut der Studie sind Finninnen und Sloweninnen äußerst experimentierfreudig. Frauen aus Bangladesch und Simbabwe hingegen sehr sittsam. Evolutionsbiologen erklären das damit, dass in ansteckungsschwachen Regionen für Frauen die Kosten von Sex in Form von ungewollter Schwangerschaft oder Geschlechtskrankheiten niedrig sind und damit einem polygamen Lebensstil nicht im Weg stehen. Natürlich sind gesellschaftliche Erwartungen an die Rolle von Mann und Frau, die die Bewohner in einer Region verinnerlicht haben, ein prägender Faktor. Die Idee des Parasitenmodells ist aber, dass Menschen eher geneigt sind, traditionelle Erwartungen zu entwickeln oder überzeugend zu finden, wenn die Parasitenbelastung hoch ist.